WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen heute zu einem Stück, das mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD 2015 preisgekrönt ist und sich dem widmet, was für viele vor allem eines ist, ein Traumberuf. Wie es sich aber lebt mit diesem Beruf, wenn der Traum vom großen Erfolg ausbleibt, davon erzählen 5 Schauspieler heute in dem Hörspiel Das Projekt bin ich von Ulrike Müller. Sie reden sehr ehrlich und offen über ihr Leben, über ihre Träume und Hoffnungen, über ihre Probleme und ihre Niederlagen. Daraus entwickelt sich ein facettenreiches Bild der einzelnen Personen und der Schauspielerei, aber auch ein Bild unserer Gesellschaft, in der häufig Arbeit gleichbedeutend ist mit Selbstausbeutung. Wer kann schwimmen? Wer kann Radfahren? Wer hat einen Taucherschein? Wer kann reiten? Wer kann fließend rückwärts sprechen? Wer macht gerne Purzelbäume rückwärts? Wer sagt anderen Leuten, wenn sie Petersilie zwischen den Zähnen haben? Wer ist Schauspieler? Ich. Ich? Ich. Ich. Ich. Wer ist Schauspielerin? Ich. Ich. Ich. Ich. Wer hat die Anna Karenina gespielt? Ich. Wer die Brunhilde in den Nibelungen? Ich. Wer die Luise aus Kabal und Liebe? Ich. Wer hat die Hedda Gabler gespielt? Ich. Wer die Natalie im Prinz von Homburg? Ich. Wer die Ophelia aus Hamlet? Ich. Die Medea? Ich. Wer die Solveig aus Peer Gynt? Ich. Wer die Lena in Leons und Lena? Ich. Wer hat Minna von Barnhelm gespielt? Ich. Wer hat mit Sascha Walz getanzt? Ich. Wer war mit Shishi Pop in Toronto? Ich. Wer war mit Ingo Schaper in der Grundschule? Wer hat die Gonerill gespielt? Ich. Ich. Ich. Ich. Wer hat Geschwister? Maja, Sonja, Halbgeschwister Rufen und David und Stiefschwester Ornella. Andreas, Eva, Cordula, Ulrike. Evangelos und Evanthia. Angelika, Michael, Stefan, Detlef und Volkmar. Martina, Stefan, Bruno, Hans und Halbbruder Sebastian. In welcher Familie gab es Gewalt? Wer hat Selbstmörder in der Familie? Wer denkt manchmal an Selbstmord? Wer hat Akademiker in der Familie? Wer hat einen Taxifahrer in der Familie? Wer hat Fleischereifachverkäufer in der Familie? Wer hat Arbeitslose in der Familie? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Wer hatte eine glückliche Kindheit? Wer mag gerne Gummibärchen? Wer wurde geschlagen? Wer wurde geohrfeigt? Wer wurde eingesperrt? Wer wurde gezwickt? Wer hat Stubenarrest bekommen? Wer liebt seine Eltern? Wer möchte zwischen Vater und Mutter unterschieden wissen? Wer möchte seinen Eltern danken? Wer hat das schon gemacht? Wer kann das nicht mehr? Wer hat schon mal eine Woche lang nicht gesprochen? Wer hatte schon mal Sex mit 2 Partnern? Wer würde das gerne wiederhaben? Wem ist diese Frage peinlich? Wer findet Sex total überbewertet? Wer ist katholisch? Wer mag katholische Gottesdienste? Wer geht heimlich auf Esoterikmessen? Wer glaubt an sowas überhaupt nicht? Wer mag Schnittlauch auf Quarkstuhl? Das Projekt bin ich. Ein Hörspiel. Idee und Konzept: Ulrike Müller. Okay, und bitte. Ich bin Martina Hesse, Schauspielerin, 36 Jahre alt. Ich bin im Urlaub auf der Durchreise geboren worden, 3 Monate zu früh, im schönen Meran. Also ich war dann erstmal Italienerin und lag dort im Brutkasten. Dann bin ich ins schöne Augsburg gezogen. Überhaupt sind wir sehr viel umgezogen. Es gibt keinen Heimatort für mich. Studiert habe ich in Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater. Mein Erstengagement war dann in Göttingen am Deutschen Theater. Und dort habe ich so ziemlich viel rauf und runter gespielt. Dann habe ich an unterschiedlichen Theatern gastiert und bin seit 2008 freischaffend, sozusagen im Freischaffendsein aufgeknallt. Ich bin Ernestine Savaras, ich bin Schauspielerin. Ich bin aufgeregt. Da gibt es einen Punkt an den Händen. Da kann man drücken, das ist jetzt nicht zu sehen, aber das ist so in der Mitte, da liegt der Solarplexus, das Sonnengeflecht. Und wenn man da drückt, dann findet man ganz schnell wieder zurück in seine Mitte. Das funktioniert oft, jetzt gerade nicht. Herzklopfen. Ich bin gerade wegen dieses Herzklopfens leidenschaftlich gerne Schauspielerin. Als Kind habe ich geglaubt, ich hätte ein Mittel gefunden gegen den Tod. Und zwar, wenn man Verstecken gespielt hat oder Fangen und man ist ganz schnell gelaufen und das Herz schlug bis zum Hals. Ich habe geglaubt, genau das muss man machen, wenn man im Sterben liegt. Also einfach nur wieder aufstehen und losrennen und dann schlägt das Herz auf Vorrat. Ich bin Katrin Steinke. Ich bin Mensch, Schauspielerin. Ich bin 53 Jahre alt. Ich finde es eigentlich im Moment sehr mutig, dass ich hier so stehe, so privat. Ich bin in Thüringen groß geworden. Mein Vater ist überzeugter Sozialist gewesen. Meine Eltern waren beide am Theater. Ich bin das vierte von 5 Kindern. Wir sind unglaublich viel umhergezogen. Und ich erinnere mich, dass mein Vater bei jedem Umzug immer zu uns Kindern sagte, Kinder, bitte, ja, bitte packt wirklich nur das Nötigste ein. Ja, und das habe ich in meinem Leben so fortgeführt. Ich bin Franziska Kleinert. Ich bin Schauspielerin. Ich bin hier im Studio heute die Älteste. Das war nicht immer so. Ich bin 10 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges geboren und in dem Teil Berlins aufgewachsen, der russisch-sowjetisch besetzt war. Demzufolge bin ich preußisch-sozialistisch domestiziert. Mein Name ist Alexander Schröder und ich bin 5 Jahre alt, als ich das erste Mal unbedingt zum Theater will. Meine Eltern machen sich am späten Nachmittag, am frühen Abend schön. Meine Mutter zieht ein wunderschönes, langes Abendkleid an. Mein Vater trägt ein Smoking. Und ich frage sie, warum sie sich so schön machen. Und sie sagen mir, sie gehen heute Abend ins Theater. Und mir ist klar, da will ich auch hin. Aber sie lassen mich nicht mit. Und ich schreie und ich zetere und ich hänge mich an ihre Rockschöße. Aber es ist kein Durchkommen. Sie lassen mich nicht mit. In diesem Augenblick wird mir klar, das Theater ist der Ort, wo das eigentliche Leben stattfindet. Ich bin Martina Hesse, Schauspielerin. Das ist ein allgemeiner Irrglaube, dass man so sich als Schauspieler so schön einbringen kann, so kreativ auf der Probe sein. Nee, nee. Also meistens macht man das, was die Regie von einem möchte und das war's dann auch. Aber in der Vorstellungsrunde, da kann man mal wirklich so sagen, was man will. Ich bin Franziska Kleinert. Ich habe auf der Staatlichen Schauspielschule Berlin studiert, der heutigen Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Mein Professor Rudi Penker hat uns gleich zu Anfang des Studiums einen Satz von Max Reinhardt mit auf den Weg gegeben. Der längste Weg im Leben ist der zu sich selbst. Ich bin Ernestine Savaras, ich bin Schauspielerin. Ich bin in Athen, Griechenland geboren, in Niedersachsen aufgewachsen. Meine Schauspielschule habe ich an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz absolviert. Danach folgte das erste Engagement in Dresden, ein zweites in Aachen. Dort war ich als Anna Karenina zu sehen. Ich spiele Klavier, Akkordeon, Harfe, Gitarre, Mundharmonika, Querflöte, Blockflöte und die singende Säge. Ich bin Katrin Steinke und ich bin Experte für Bühnenunfälle. Ich habe mir den Arm ausgekugelt, ich bin vom Trampolin gestürzt, ich bin von der Treppe gefallen, ich bin von der Bühne in den Zuschauerraum in die erste Reihe gefallen, also mit dem Kopf bei einer Oma auf dem Schoß. Mein Vater wollte auf gar keinen Fall, dass einer seiner Kinder überhaupt zum Theater geht. Ich habe mich da heimlich beworben, bin nach Rostock, habe dort studiert, 3 Jahre. Danach folgten mehrere Engagements. Ja, jetzt zurzeit gebe ich Schauspielunterricht hauptsächlich und mache Workshops. Melene Ernestine Savara, είμαι ηθοποιός, και μένω στο Βερολίνο με τον άντρα μου και τα δύο παιδιά μου. Ich bin Franziska Kleinert und ich habe in der DDR einen Beruf gehabt, also der Beruf des Schauspielers war geschützt. Heutzutage ist es nur noch eine ausgeübte Tätigkeit, das heißt, es kann jeder machen. Mein Name ist Alexander Schröder und meine Ausstrahlung auf andere ist, dass sie vor mir Angst haben. Also wenn ich auf der Straße lang gehe, denken die Leute, was ist das für ein merkwürdiger Typ, da wechsle ich vielleicht doch lieber die Straßenseite. Diese Ausstrahlung hat auch dazu geführt, dass ich in meinem Schauspielerleben 1992, 93, 94 auch eine kleine Karriere als Fernsehschauspieler gemacht habe und dort immer den Folgenbösewicht in deutschen Krimiserien zu spielen hatte. Und da ich an diesem Image des Bösewichts nicht festhalten wollte, habe ich meine Fernsehkarriere aufgegeben. Mein Name ist Alexander Schröder und ich bin nicht nur unheimlich markant, sondern ich bin auch unheimlich gebildet. In meiner Familie, da haben alle promoviert, alle sind Ärzte der Psychosomatik, der Psychiatrie, nur ich nicht. Aber das macht nichts, weil ich wirke so unheimlich promoviert. Ich kann sagen, was ich will, ist immer interessant. Es hat immer eine interessante Wendung, ist immer irgendwie witzig, ich komme immer auf den Punkt. Und das liegt daran, dass in meiner Familie, da wurde unter einem bestimmten Niveau erst gar nicht der Mund aufgemacht. Ich kann Freud zitieren, obwohl ich Freud überhaupt nicht gelesen habe. Ja, vielen Dank, Martina. Ja, danke schön. Wir spielen jetzt das Name-Stadt-Land-Spiel. Und ich möchte, Alexander, dass du bitte A sagst. Martina sagt Stopp, ja? Gut. A. Name. Stopp. D. Dorothee. David. Dolores. Detlef, Doris, Dieter. Nee, wieso? Ein Name reicht. Wieso? Wir haben das immer so gespielt. Jeder konnte aufschreiben, so viel er schaffte in der Zeit. Und das waren alles Punkte. Hier musst du dich jetzt entscheiden. Ein Name. In der DDR haben wir das, so. Ja, genau so. Ja, wir sind aber ein Deutschland. Ein Name. Dann nehme ich reicht. Detlef. Okay, super. Also ich habe Dietrich. Dolores. Ja, ich habe, wenn ich mich konzentriere, also wenn ich hochkonzentriert bin, habe ich einen Gesichtsausdruck. Dolores bedeutet Schmerz. Als ob ich physische Schmerzen erleiden müsste. Also auf der Bühne denkt man dann, ich ärgere mich ganz schrecklich über den einen oder anderen Kollegen oder ich möchte gern abgehen, aber das ist einfach nur Konzentration. Wenn mir das passiert, dann bin ich immer ganz froh über Hinweise. Es sieht sehr schmerzerfüllt aus. Okay, so. Geht mal weiter. Ich habe Dietrich, so hieß mein Vater, mit 8 Jahren liege ich im Bett nachts und mein Vater kommt leise rein und fordert mich auf, einen Satz nachzusprechen. Er ist umgekippt und streckt die Beine hoch. Irgendwer schlägt ihn, dass die Funken fliegen. Ich versuche, den Satz nachzusprechen, beginne, stottere, weiß das Ende schon gar nicht mehr und er gibt mir zärtlich einen Kuss auf die Stirn und verlässt das Zimmer. Am nächsten Morgen erklärt er uns Kindern, dass er für seine neue Inszenierung, der Drache, einen kleinen Jungen benötigt und er hätte sich für Ulrike, meine Schwester, entschieden. David heißt mein Halbbruder und als er frisch geboren war, da hat er mir das größte Kompliment gemacht, was einem ein Baby machen kann. Er hat auf meinem Arm geschlafen und ich habe ihn eigentlich seit damals dann nur noch einmal gesehen, weil die Frau von meinem Vater nicht möchte, dass wir Kontakt haben. Dorothee, 1984 im Frühjahr lese ich in einer Randnotiz im Tagesspiegel, dass Peter Zadek Ghetto von Joshua Sobol an der Freien Volksbühne in West-Berlin inszenieren wird. Mir sagt das alles gar nichts, auch der Name eben Peter Zadek sagt mir gar nichts, aber ich habe ja den unbedingten Wunsch, ans Theater zu kommen und deswegen radle ich durch Wind und Wetter zur Freien Volksbühne, schaffe es, den Pförtner zu überwinden und stehe plötzlich im Vorzimmer des Intendanten und dort sitzt Dorothee Weyers. Sie ist von meinem Wunsch, jetzt hier am Theater zu arbeiten und da mitzuarbeiten, erstmal irgendwie überfordert und sagt, sie hätte keine Zeit, aber ich könne ihr doch ein Schnitzel aus der Kantine holen und so werde ich Regiehospitant bei Peter Zadek. Allerdings bin ich kein glücklicher Regiehospitant, weil ich muss Brötchen schmieren und Kaffee kochen. Es gibt Proben, bei denen ich nicht dabei sein darf. Bei wichtigen Besprechungen bin ich nicht dabei. Und ich habe so wahnsinnig schlechte Laune, dass ich eigentlich nicht mehr für den Alltag dort geeignet scheine. Und so kommt es, dass Gottfried Greifenhagen, ein Mitarbeiter von Peter Zadek, eines Tages nach 2 Wochen Proben auf mich zukommt und mir sagt, Ali, du bist nicht mehr dabei und im Nebenzimmer verschwindet. A. Stadt. Stopp. N. Nürnberg. Neuss. Nordhausen. Neudietendorf. Also, Neudietendorf, ja. Ist das eine Stadt? Neudietendorf ist eine Stadt, liegt bei Erfurt. Und in Erfurt habe ich mal gewohnt, ja, zu Ostzeiten. Und und meine Mutter ärgerte sich immer ziemlich über das Gemüse und Obst da im Konsum. Und sie sagte, hier, Kinder, kriegt ein Messer und einen Beutel in die Hand, geht mal los und holt mal was Frisches hier. Obst, Gurke, Radieschen, Erdbeeren, irgendwas. Hauptsache frisch. Ja, und wir ziehen los und klauen wirklich, was das Zeug hält. Aber das Wichtigste war ein Strauß Blumen, den wir ihr dann brachten. Und ich werde nie das Gesicht vergessen, wenn sie diese Blumen gesehen hat. Nürnberg. Es ist 1992, ich habe die Schauspielschule gerade abgeschlossen und ich habe mein erstes Engagement am Theater, das ist an der Schaubühne in Berlin, und ich soll einen Neonazi-Führer spielen. Und um mich irgendwie gut vorzubereiten, beschäftige ich mich natürlich auch viel mit dem Nationalsozialismus, auch mit dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Und ich beschäftige mich auch mit der Neonazi-Szene in Berlin. Da gibt es einen Neonazi-Führer, der heißt Ingo Hasselbach von der Nationalen Alternative. Und ich setze alles dran, um ihn kennenzulernen. Und tatsächlich durch die Vermittlung eines Journalisten schaffe ich es. Ingo Hasselbach wohnt Wotanstraße, das ist an der Grenze zwischen Friedrichshain und Lichtenberg. Und tatsächlich, ich stehe in dem Treppenhaus seiner Wohnung und ich klopfe an. Die Klingel ist kaputt und irgendwann geht die Türe nur einen ganz kleinen Spalt auf. Und ich denke schon, da kommt jetzt ein Revolver raus oder so. Aber nein, das ist eine Katze, die raus will. Auf jeden Fall, Ingo Hasselbach und ich sitzen auf einem IKEA-Sofa unter dem Bild von Rudolf Hess. Und er will mir die Auschwitz-Lüge erklären, aber ich blocke ab und sage, Ingo, ich will dich kennenlernen. Hast du Geschwister? Und Ingo Hasselbach erzählt dann lange und ausführlich über sein Leben. Erzählt lange? Ja. Mhm. Die Aufführung dann, wo ich den Neonazi-Führer spiele, die wird eher mittelmäßig. Aber Ingo Hasselbach steigt aus der rechten Szene aus und zieht bei mir ein. Nordhausen. In Nordhausen habe ich als Absolventin die Feuerrote Blume gespielt, aber viel interessanter ist Döbeln, weil Döbeln hatte mal ein Theater und auch ein Ensemble. Und in der Schauspielschulenzeit wurde immer gedroht, wenn man anfing, faul zu werden, pass auf, sonst landest du in Döbeln, das ist die letzte Schmiere der DDR. Warst du nicht da engagiert, Matthias? Nee, das war Ali. Können Sie doch nicht, du warst ein Kastrop Rauxel, oder? Ja, Kastrop, genau. Natürlich. Ich dachte, ich wäre Kastrop gewesen und du wärst Rauxel. Ich war die Rauxel. Genau. Rauxel, lass dein Haar runter. Das war dann, das war mein Durchbruch. Griechische Sonne im Herzen. Ihren ersten Schnee sah sie mit 5 Jahren. Sie ist in Athen geboren. Mit 4 Jahren hat sie sich rasieren wollen. Seither trägt sie eine Narbe am Mund. Sie hatte als Kind einen Fahrradunfall und schlug sich dabei die Schneidezähne aus. Sie liebt den Film Vom Winde verweht. Sie hat einen Sohn und eine Tochter. Manchmal macht sie ein sehr, sehr trauriges Gesicht. Ihr Vater sagt immer, Erdnee, irgendwohin kriegen wir das hin. Ich bin Ernestine Zavaras. Chi mi so angelu dimu, te dimu nani nani, na megalosis grigora, santa psilo platani, na ginis andras, στο κορμί και στο μυαλό για να σε πάντα μες στον δρόμο τον καλό κοιμήσου αγγελούδι μου γλυκά με το τραγούδι μου. Sie war das vierte von 5 Kindern. Sie war in der Wochenkrippe. Sie kommt aus einer Theaterfamilie. Sie will nie wieder zurück in Hartz IV. Sie ist eine gebürtige Sächsin. Sie hat 2 Kinder und 3 Enkelkinder. Als Kind hatte sie mal so schwer Windpocken, dass man sie über Nacht fesseln musste. Sie war Theatermalerin im Theater Erfurt. Sie findet, Blumen gehören geklaut und nicht gekauft. Sie lebt getrennt von ihrem Mann. Sie tanzt gerne. Sie liebt den Tango. Sie ist die sexiest Oma of Berlin. Ich bin Katrin Steinke. Ich bin wie ein Hamster im Laufrad. Ich renne und renne und renne und renne, ohne anzuhalten. Ich will eine gute Schauspielerin sein. Ich will eine gute Mutter sein. Ich will attraktiv bleiben für meinen Mann. Aber ich weiß nicht, wie ich das alles unter einen Hut kriegen soll. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Ich habe ständig ein schlechtes Gewissen, nicht genügend Zeit für meine Kinder zu haben. Alles mache ich schnell. Schnell über den Spielplatz, schnell die Kinder abholen, schnell einkaufen, schnell die Kinder zu Bett, dann kein gemeinsames Abendbrot, kein gemeinsames Kuscheln, kein Vorlesen und dann sprinte ich los zur Probe. Und auch da habe ich wieder ein schlechtes Gewissen, habe mich nicht genügend vorbereitet auf die Probe, Text nicht ganz sicher. Und immer dieser sehnlichste Wunsch auf mal ausruhen, Zeit haben. Ja, und jetzt habe ich Zeit. Die Kinder sind groß. Ich liebe es, wenn meine Enkel mich am Wochenende besuchen kommen. Ich kann mich in Ruhe auf meine Studenten konzentrieren. Ich kann die Workshops vorbereiten. Ich habe endlich Zeit für mich. Ja, jetzt hätte ich doch Kraft, Lust, Energie. Ich könnte doch noch mal schauspielerisch loslegen. A. Stopp. S. S. Stationen. Stationen. Stationen. Oh, Stationen. Station. Station Leipzig. Griechenland. Ja. Stuttgart. Elava. Athen. Athena. Berlin. Da bin ich verloren. Weg. Staatliche Schauspielschule Berlin. Warum? Mensch, Griechen, geh doch mal bitte ans Klavier und spiel was. Freie Volksbühne Berlin. Zweiter Umzug nach Nordhausen. Quedlinburg. Deutschland. Berlin. Schauspielschule. Studio Berlin. Wieder ein Umzug. Ja. Hier bin ich fest engagiert. Warschau. Staatstheater Dresden. Erstes Engagement. Bischofstraße 98 in Dresden. Rostock. M21, ich gastiere in New York. Berlin. Viktoria Straße 26, 520. Gera. Edinburgh. Ja. Zurück nach Berlin. Zurück nach Rostock. Paris. Ja, reise ich. Stadttheater Aachen. Da spiele ich die Anna Karenina. Ich bin in Aachen engagiert. Aachen, super. Da habe ich ja nur noch 10 Minuten nach Holland zum Kiffen. Von den ungefähr 60 Bewerbungen, die ich von Dresden aus geschrieben habe, hat sich ein einziges Vorsprechen ergeben. Großartige Quote. Also vom Staatstheater Dresden zum Stadttheater Aachen. Ein richtiger Aufstieg. Und das für eine Schauspielstudentin aus Graz. In Aachen. Ich darf die Spielzeit eröffnen. In der Rolle der Anna Karenina. Oh. Anna Karenina. Die wollte ich schon immer mal spielen. Ich meine, den Roman, den liebe ich. Er ist mir heilig. Ich bekomme die Textfassung und... Bin begeistert. Endlich mal jemand, der sich wirklich respektvoll einem Werk genähert hat. Bin fassungslos. Von den ungefähr 800 Seiten epischen Roman hat die Dramaturge nichts Besseres zu machen gewusst, als das bisschen wörtliche Rede rauszukritzeln. Ach, das macht überhaupt nichts. Wer braucht denn überhaupt den Text? Ich entschließe mich, die Rolle so körperlich anzulegen. Also meine Anna Karenina, die kommt so richtig von unten. Alles, jede Regung wird ausgesprochen. Kein Geheimnis, nichts. Das bereitet mich prima vor auf meine super Karriere als Telenovela-Star. Ernie und die Liebe. Meine Figur muss Sätze sprechen wie Tadle und verdamme mich nicht. Tadle und verdamme mich nicht, so schön. Tadle und Sätze. Verdamme mich nicht, ich bin nur unglücklich. Wenn einer unglücklich ist, dann bin ich es. Für solche Sätze möchte ich eine Figur erschießen. Dazu kommt, dass das große Haus sich gerade im Umbau befindet. Also denkt sich die Leitung, naja, Zirkus und Theater ist ja nahezu das Gleiche, also spielen wir doch einfach in einem Zirkuszelt. Zirkus! Das war schon immer mein Kindheitstraum. Ich wollte eigentlich als Kind immer zum Zirkus. Und dann habe ich die Idee. Meine Anna Karenina, die kriegt so eine kleine süße Clownsnase. Ich liebe Clowns. Ich kann Zirkus nicht ausstehen. Ich hasse Clowns. Ich schäme mich für die. Und großartig ist natürlich die Manege. Also in einem Rund zu spielen, wo man die total Kollegin nackt dasteht. Manege. Statt Guckkastenbühne Manege. Keine Akustik, man versteht Manege, uns nicht. Ne? Das ist wir bekommen keine Mikroports. Das will der Regisseur nicht. Stattdessen übt die Dramaturgin mit uns nach jeder Probe das richtige Senden, bei dem man die Sätze nicht auf Punkt sprechen darf. Ja, nach vorne sprechen, nach hinten senden. Oder nach vorne senden und nach hinten sprechen. Eigentlich völlig egal. Es aber zieht auf der Bühne. Ja, und ich meine, das habe ich in Graz nicht gelernt. Ich bin dankbar, dass ich das in Aachen lernen darf. Am Ende muss ich als Anna Karenina, statt mich vor den Zug zu schmeißen, eine riesige Regipsplatte mit einem Vorschlaghammer aufhämmern. Ich liebe diese Stelle, diese Regipsplatte. Es ist würdelos. Ich schlage die auf, ich spüre mich. Unter der Platte befindet sich Goldstaub, mit dem ich mich dann selbst berieseln muss. Ach. Endlich bin ich mal im Glanz. Ja? Mit dem Vorschlaghammer bekomme ich Nackenschmerzen, einen steifen Nacken. Ja, und das gibt natürlich der Rolle nochmal ein Geheimnis. So einen kleinen Pfiff. Ja, den Pfiff, der steife Hals. Das tut weh. Um die Arbeit nicht zu gefährden, nehme ich Medikamente und Muskelrelaxate. Ja, diese Medikamente schlagen mir auf den Magen. Ich will die Arbeit nicht gefährden, ich spiele die Premiere, ich spiele die erste Vorstellung. Und das ist es eben, das ist es eben. Ja, immer wenn man denkt, es geht nicht mehr. Dann geht's eben doch. Das ist das Besondere an dem Beruf. Ja? Mit Magenbluten spiele ich meine Anna Karenina und die kommt so unheimlich von unten. Direkt nach der zweiten Vorstellung komme ich mit Magenbluten ins Krankenhaus. Und das Personal im Krankenhaus begrüßt mich, stehend, applaudierend. Endlich mal Standing Ovation. Ein Blumenstrauß auf dem Nachttisch. Ich liege da 3 Tage am Tropf, keine Sau kommt, niemand fragt nach mir. Aber ich schlage die Zeitung auf. Ich bekomme die Kritiken, ja. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, Feuilleton. Tadelt und verdammt sie nicht. Das ist die Überschrift. Durchbruch mit Magendurchbruch. Und die Kritiken sind so vernichtend schlecht, dass ich da liege und einfach nur noch sterben will. Und verdamme mich nicht. Ich bin nur unglücklich. Wenn einer unglücklich ist, dann bin ich es. Alexander, das ist meine Geschichte. Tadle und verdamme mich nicht. Ich Alexander, bin nur unglücklich. Wenn einer unglücklich ist, dann bin ich es. Als Kind wurde sie immer für einen Jungen gehalten. Martin. Das ist aber ein schöner Name. Sie ist Mutter. Sie hat Winterdepression. Und sie kann sich immer noch den teuren Käse kaufen. Ihre Mutter hat gesagt, Martina, als sie deinen Vater kennenlernte, war er so schön wie ein Apfel. Sie wird sich den Lebensstandard ihrer Eltern selber nie leisten können. Sie wurde sehr streng erzogen. Sie war 3 Monate zu früh auf der Welt. Sie mochte es, wenn ihr Vater, der Orthopäde war, Patienten das Handgelenk untersuchte. Ihren Vater hat sie eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich bin Martina Hesse. Immer wenn meine Schwester Sonja mit mir spielt, ist ein guter Tag. Sie ist 4 Jahre älter als ich und ich bewundere sie und sie hat auch so schicke rote Stiefeletten. Heute spielen wir zusammen verkleiden und sie sucht aus, ich ziehe an. Sie verkleidet mich als perfekte Putzfrau mit Kittel und Schürze und Putzutensilien. Ich sehe aus wie die kleine perfekte Putzfrau. Und auf einmal klingelt das Telefon, ich gehe ran und sage, hallo, hier ist die Putzfrau. Und meine Schwester faltet mich zusammen, ist total empört und sagt, sag mal, du kannst dich doch nicht als Putzfrau melden, du bist doch immer noch die Tina. Und ich denke mir so, doch, kann ich. Ah! Stopp! Um auf die Schauspielschule zu kommen, muss ich 1 Jahr lang Sprecherziehung nehmen, weil ein Herr Dr. Pan in Rostock mir kein phoniatrisches Gutachten gibt. Um auf die Schauspielschule zu kommen, habe ich im Hotel Stadt Berlin als Zimmermädchen gearbeitet, um Lebenserfahrungen zu sammeln. Um auf die Schauspielschule zu kommen, habe ich Essübungen gegen das Lispeln gemacht. Das Salzwasser in Sassnitz ist genau so. Um auf die Schauspielschule zu kommen, habe ich Nachtschicht gearbeitet bei Kolordruck. Um auf die Schauspielschule zu kommen, schlafe ich mit einem Dozenten. Ich war froh, dass ich auf einer ostdeutschen Schauspielschule war, weil ich da nämlich Handwerk gelernt habe. Ja, und das Talent wurde dir gleichzeitig ausgetrieben. Und dieser Mythos von den ach so legendären Ostschulen, der geht mir so auf die Eier. Können wir weiter? Warum denn eigentlich? Ernestine, warum bist du eigentlich Schauspielerin geworden? Ich meine, Musik machst du richtig gut. Sie hat die Papierkörbe im Prenzlauer Berg entleert. Als sie 19 war, starb ihr Vater. Ihr Pferd hieß Reni. Von der Charité im 20. Stock hat sie gerne die Vögel beobachtet, wie sie über die Mauer flogen und sich irgendwo im Tiergarten niederließen. Sie hatte einen Bruder, von dem sie lange nichts wusste. Ihre Spielplätze waren Kirschbäume. Ihre große Liebe in ihrem Leben war Mirko. Er hat sich im vergangenen Jahr das Leben genommen. Nach dem Studium wurde sie zwangsvermittelt nach Quedlinburg, weil sie sich weigerte, an ein Kinder- und Jugendtheater zu gehen. Sie hat den Ausdruck eines sehr frechen Mädchens. Ihre beste Zeit am Theater in ihrem Leben war in den freien Kammerspielen Magdeburg. Ich bin Franziska Kleinert. Ich verlasse die Probebühne. Ich habe eben meine 2. Rolle vorgesprochen und bin gebeten worden, in die Mensa zu gehen und dort zu warten. Ich werde als Letzte aufgerufen und gehe diese geschwungene Treppe hinauf in den 1. Stock in ein kleines Zimmer. Dort sitzt Herr Dr. Ebert Obermeier mit ernstem Gesicht. Ich denke alles aus. Es hat nicht geklappt. Ich setze mich, starre auf die Tischplatte aus Sprellakart. Herr Ebert fängt an, Fräulein Kleinert. Es hat uns gut gefallen. Ich denke, jetzt kommt gleich das Aber. Zu unterspannt. Keine Spiellust, keine Konzentration. Aber er sagt, Sie sind immatrikuliert. Ich starre immer noch auf diesen Tisch und kann es gar nicht fassen. murmle Danke, stehe auf und gehe hinaus. Mir fallen Steine vom Herzen. Ich hätte nicht gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, wenn das hier nicht geklappt hätte. A. Stopp. G. G. G. Die ist gut. Gagenverhandlung. Ich habe hier die 52 interessantesten Arbeitsangebote auf Karteikarten geschrieben, die wir 5 in den letzten Jahren bekommen haben. Und jetzt wollen wir mal gucken, wer von uns welches Angebot heute noch wahrnehmen würde. Okay, also ich habe hier Aline Filmproduktion, Film. Und dann war alles still, Kino, Rolle Mutter mit Baby, Rückstellungsgage 1000 Euro. Gut, also Rückstellungsgage im Normalfall ist eine schöne Umschreibung für gar keine Gage. Vorteil ist Mutter mit Baby, da müsste ich mich mit meinen Figurproblemen nicht schämen. Ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also wenn ich auf das Geld nicht angewiesen bin und gut dastünde finanziell und mich das interessiert, würde ich es mir überlegen. Kellnern, schwarz, 8 Euro die Stunde und Trinkgeld mache ich nicht. Ascania Media, für die Rolle die Billy im Fernsehspiel Hilfe, meine Tochter heiratet. 800 Euro. Ja, also finde ich jetzt irgendwie, das ist eine Anfängergage eigentlich. Also ich denke mal, ich würde das machen, wenn ich jetzt wirklich kein Geld habe. Ich habe hier ein Regieangebot vom Anhaltischen Theater Dessau. Die werden jetzt übrigens abgewickelt. So, freie Stückwahl. Die Gage beträgt 0 Euro plus Fahrtkosten. Fahrtkosten kann ich abrechnen, zweite Klasse Bahncard 50. Ich bin Autofahrerin, schade. Das kann man natürlich gar nicht annehmen, weil eine Inszenierung ist so viel Arbeit, mache ich nicht. Ja, das ist alles so halbwarm gerade eben. Ihr bekommt ein Angebot, ihr müsst doch fühlen, will ich das nicht haben? Ja, dieses also Rumgeeiere. Ich habe zum Beispiel hier das Angebot, Moderation einer Spendengala für die Kinderunfallhilfe in Bremen, verkleidet als Pippi Langstrumpf, Gage 1200 Euro, Kostüm selber besorgen, Fahrtkosten werden gestellt. Ich meine, das finde ich eine wunderbare Aufgabenstellung für mich und das mache ich sofort. Ich fahre gerne nach Bremen. Und ich spiele gerne die Pippi Langstrumpf. Mein Name ist Alexander Schröder. Vor 11 Jahren stand ich für 500 Euro Abendgage auf der Schaubühne in Berlin. Mittlerweile habe ich eine Abendgage, ein Abendhonorar von 80 Euro für den Untertan im Theater unterm Dach Berlin. Man kann daran sehen, dass ich mein Gagenniveau in den vergangenen Jahren langsam nach unten entwickelt hat. Ich war in einem Art warmen Gegenwind, auf dem ich angenehm, aber doch langsam absinkend gesegelt bin. Und ich muss sagen, dass ich insgesamt eigentlich über diese Entwicklung überhaupt nicht unglücklich bin. Ich bin noch nicht abgestürzt. Und ich mache die Arbeiten, die ich jetzt mache, sehr, sehr gerne. Ich mache nur noch Projekte, die mir wirklich eine Herzensangelegenheit sind, mit denen ich mich identifizieren kann. Ich bin Ernestine Tsavaras, ich bin Schauspielerin, ich komme aus Griechenland. Mein Vater war Kommunist. Wenn es etwas gab, dann gab es das für alle und wenn es nichts gab, dann gab es nichts für alle. Ich habe bis heute die leise Verachtung der Materie Geld gegenüber nicht ablegen können. Das behindert mich manchmal bei Gagenverhandlungen. Ich arbeite daran, ich habe einen Schweizer geheiratet. Ich bin Martina Hesse, Schauspielerin. Ich würde mal behaupten, dass für mein Durchschnittseinkommen der Durchschnittsdeutsche nicht vor die Haustüre gehen würde. Ebenso in meiner Familie ist es so, alle sind Ärzte, alle sind Akademiker, Anwälte. Ich werde wahrscheinlich dieses finanzielle Niveau und das Durchschnittseinkommen meiner Familie in dieser Form nicht halten können. Ich bin natürlich offen für wundersame Entwicklungen, aber sieht danach aus. Ich bin Katrin Steinke, freiberuflich tätig. Man kann auch sagen, arbeitslose Schauspielerin. Ich lebe hauptsächlich von meinen Honoraraufträgen oder Workshops, die ich mache. Und was mich eigentlich besonders anstrengt dabei, ist, dass ich nur die nächsten 2-3 Monate planen kann und eigentlich immer nie genau weiß, wie es bis Ende des Jahres aussieht. Ich bin Franziska Kleinert, Schauspielerin, und ich habe gerade wieder festgestellt, dass die Gagenverhandlungen heutzutage unter dem Motto stehen, friss oder stirb. Früher hieß es immer noch, leben und leben lassen. Ich bin Alexander Schröder, und wenn ich viel Geld hätte, würde ich Geld dafür geben, für das, was ich mache. Ich bin Franziska Kleinert. Ich bin Dauergast im Dispo-Kredit. Das ist mein Beitrag zur Bankenrettung. Ich bin Katrin Steinke. Ich kann sagen, Gott sei Dank, dass ich eine Eigentumswohnung habe, die ich mir damals mit meinem Mann kaufen konnte. Und dennoch gibt es manchmal Lücken, wo ich sogar mein Zimmer untervermieten muss. Ich bin Alexander Schröder. Das Hemd, in dem ich hier stehe, das hat mir mein Bruder vor 3 Jahren zu Weihnachten geschenkt. Die Hose ist ein Geschenk von meinem Freund. Und die Schuhe, in denen ich stehe, die hat ein ehemaliger Mitbewohner vergessen, als er ausgezogen ist. Ich bin Katrin Steinke, und es gab mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich Hartz IV beantragen musste. Und ich muss jetzt sagen, ich bin 53 Jahre alt. Ich will auf keinen Fall mehr zu diesem Amt. Ich bin Ernestine Savaras. Ich bin Schauspielerin. Ich lebe mit meinen 2 Kindern und meinem Mann in einer Dreizimmerwohnung in Berlin. Mein Sohn ist 3,5 und geht in den Kindergarten. Wir haben Fixkosten von ca. 2.500 Euro monatlich. Ich kann es mir nicht leisten, umsonst zu arbeiten. Ich will es mir nicht leisten. Ich bin Martina Hesse, Schauspielerin. Ich würde kein Geld dafür geben, für das, was ich mache. Für mich ist wichtig, dass die Dinge einen Wert haben, grundsätzlich auch meine Arbeit einen Wert hat. Wenn ich im Supermarkt stehe und ich sehe ein Hühnchen für 1,99 Euro, dann denke ich auch nicht, toll, dann nehme ich gleich 10, sondern ich frage mich eher, wie geht denn sowas? Wie kann denn ein ganzes Tier so wenig Geld kosten? Und ich will so ein Hühnchen nicht sein. Ich möchte, dass das, was ich mache, ein Mindestmaß an Wert hat. Und wenn es den nicht mehr hat, dann möchte ich es auch nicht machen. Er ist in Stuttgart geboren. Er ist tausende Kilometer getrennt. Seine Mutter hält Homosexualität für eine heilbare Krankheit. In der Schule war er der Klassenclown. Er hat Häuser besetzt. Sein schauspielerischer Durchbruch war die Giraffe in Immer aufbrechen und nie ankommen. Er hat die erste Klasse freiwillig wiederholt. Die erste Regiearbeit machte er am Staatsschauspiel Dresden. Ich bin Alexander Schröder. Ich bin das 5. von 5 Kindern. Als das 4. Kind geboren wird, mein Bruder Hans, entschließt sich meine Mutter, kein weiteres Kind mehr zu bekommen, weil die Geburt war sehr schwierig, sie hat mehrere Liter Blut verloren und das Kind ist behindert. Ein paar Jahre später wird meine Mutter wieder schwanger mit mir. Ich werde dann willkommen geheißen, als ich dann da bin, aber etwas davon lässt mich bis heute nicht los, nämlich, dass ich eigentlich überflüssig bin. Im schlechten Sinn, aber auch im besten Sinn, nämlich das, dass ich über das Notwendige immer hinaus etwas machen will oder darstellen will, was man gar nicht braucht, aber was dem Leben Schönheit und vielleicht sogar Sinn verleiht. Ah! Familie. Stopp. Warum schäme ich mich, im Theaterumfeld zu sagen, dass ich 2 Kinder habe? Warum schäme ich mich zu sagen, dass ich keine Kinder habe? Geht das überhaupt, Kind und Beruf? Wie viel kann mein Kind auf mich verzichten? Was mutet man den Kindern zu mit diesem Beruf? Bin ich eine schlechte Schauspielerin, wenn Theater mir nicht mehr das Wichtigste ist? Müsste man nicht die Strukturen im Theater ändern? Will ich überhaupt mehr als einmal in der Woche für ein Kind da sein? Wie muss der Mann sein, der sowas alles unterstützt? Wird mein Kind einmal stolz auf mich sein? Ah! Familie. Stopp. M. Mama. Mama? Mutti. Meine Mama. Mama. Ich hatte ein Gastangebot am Staatsschauspiel Cottbus für ein bulgarisches Stück mit einem unaussprechlichen Namen. Das spielte in einem Krankenzimmer, wo meine männlichen Kollegen verwirrte alte Männer spielen mussten und ich eine Krankenschwester. Zur gleichen Zeit erkrankte meine Mutter in Berlin und lag im Krankenhaus, war auch verwirrt und konnte kaum sprechen. Ich fuhr nach den Proben sofort immer nach Berlin ins Krankenhaus und besuchte sie und versuchte rauszubekommen, ob sie noch mal zurückfindet ins Leben oder nicht. Und sobald die Zeit um war, machte ich mich wieder auf den Weg nach Cottbus. Zur Probe zog meinen grünen Kittel an und betrat die Probebühne, wo meine männlichen Kollegen in ihren Betten lagen und verwirrte alte Männer spielten. So ging das wochenlang hin und her und bei meiner Mutter war keine Besserung in Sicht. Sie konnte überhaupt nicht sprechen, sondern nur einen Buchstabensalat von sich geben in der Form. Einen einzigen Satz konnte sie immer klar und deutlich aussprechen. Ich brauche Zeit. Meine Mutter? 1988 habe ich meinen Sohn Luis zur Welt gebracht. 3 Wochen später stirbt meine Mutter, weil sie sehr krank war. Und wenn es mir schlecht geht, dann rede ich mit ihr. Und sie redet mit mir. Mama, ich war sehr oft sehr wütend auf meine Mama. Und seitdem ich selber Mutter bin, hat das akut und schlagartig nachgelassen. Ich kann jetzt gerade hier stehen und arbeiten, weil meine Mama meine 2 Monate alte Tochter durch die Gegend trägt. Meine Mutter hat immer, wenn die Vögel so im Frühling abends, spätabends gesungen haben, ganz unvermittelt mitten aus dem Gespräch heraus gemacht: Psst! Hörst du die Amsel? Und dann haben wir gemeinsam der Amsel gelauscht und manchmal hat sie gesagt: Hör mal, Tina, und die Amsel, die ist verliebt. Meine Mutter ist 89 Jahre alt und lebt in einem Heim in Stuttgart. Und im vergangenen Winter bin ich ihr das erste Mal so nahe gekommen, wie eigentlich wahrscheinlich überhaupt nie in meinem Leben, zumindest nicht in meiner Erinnerung. Sie ist inkontinent und als ich ihr die feuchte, angepinkelte Unterhose ausgezogen habe, habe ich das erste Mal gesehen, wo ich eigentlich herkomme. Und ich war ihr plötzlich körperlich so nah, wie ich das eigentlich überhaupt nicht geplant oder gewollt hatte. Und ich habe sie so infantil und verwirrt, wie sie war, plötzlich als so liebenswert empfunden, wie ich das eben nie vorher empfunden habe. März 2011. Ich gebe einen Workshop. Ich liebe meine Arbeit. Ich freue mich richtig drauf. Ich bin zu allem bereit. Beruflich und privat. Ich lasse es drauf ankommen. Ich bin schwanger. 6. Woche. Mir ist schwindelig, mir ist übel. Ich fühle mich schwanger, meine Brüste schwillen an. 1. Arztbesuch. Der Doktor sagt, beobachten wir mal. Ich arbeite weiter. Ich liebe meine Arbeit. 2. Arztbesuch. Der Herzschlag vom Kind und mir ist nicht zu unterscheiden. Absolute Bettruhe. Ich arbeite weiter. Vom Bett aus. Laptop auf der Brust. Meinem 3-jährigen Sohn sage ich, ich habe Magenschmerzen. 3. Arztbesuch. Schade. Das wird nichts. Hat sich nicht eingenistet. Infektionsgefahr. Das müssen wir jetzt entfernen. Das ist ein operativer Eingriff bei Vollnarkose. Ausschabung. Ich habe Glück. Mein Mann kann sich freinehmen. Muss aber am Abend zur Vorstellung zurück. Da ich 24 Stunden unter Beobachtung sein muss, gehe ich zu einer Freundin. Ich liege auf dem Sofa. Leere 1 Flasche Wein. 3 Wochen später. Ein Anruf von einer Filmproduktionsfirma. Norwegen. Drehen in Norwegen, das ist super. Überall Fjord. Ich habe eine Frau zu spielen, deren Mutter gerade gestorben ist. Komisch. Seltsam. Die Kollegen sind super. Ich vermisse niemanden. Der Sommer kommt. Die Familie rückt zusammen. Wir bauen ein Haus. Ich bin wieder zu allem bereit. Zum ersten Mal in meinem Leben arbeite ich mit Schauspielstudenten. Ich liebe meine Arbeit. Ein Szenenstudium. Ich liebe die Studenten. Ich bin wieder schwanger. Ich fühle mich schwanger. Mir ist übel, mir ist schwindelig. Familienausflug. An einen See. Ein wunderschöner See. Alle gehen baden. Nur ich nicht. Ich fühle mich irgendwie so. Ich habe Bauchweh. Ich kriege Blutungen. Die Blutungen hören nicht auf. Der Notarzt sagt, müssen wir mal beobachten. Ich arbeite weiter. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe die Studenten. Das Problem löst sich von alleine. Ich verliere zum 2. Mal ein Kind. Das Szenenstudium wird ein Riesenerfolg. Ich bin 7 Jahre alt. Ich wohne auf einem kleinen Dorf am Zonengrenzgebiet. Bei einem Fahrradunfall habe ich mir die Frontzähne ausgeschlagen. Ich bin ein kräftiges Kind und sie sagen immer, das verwächst sich noch. Jeder Tag scheint gleich zu sein. Ich fühle mich wie ein Monster. Ich sehe aus wie ein Monster. Ich weiß nicht, ob ich erst so ausgesehen habe und mich dann so gefühlt habe oder ob ich mich erst gefühlt habe wie ein Monster und dann so ausgesehen habe. Egal. Eines Abends, es läuft eigentlich wie immer die Glotze, sehe ich Vivien Leigh als Scarlett O'Hara in Von Winde verweht. Und ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos, wie man so schön sein kann. Und ich frage meine Mutter, wer ist das? Und meine Mutter sagt, es ist halt eine Schauspielerin. Und für mich birgt das eine ganz tiefe Logik. Ich denke, wenn man Schauspielerin sein muss, um so schön zu sein, dann werde ich Schauspielerin und werde mich nie mehr klein und hässlich fühlen. Ich kam völlig überraschend 3 Monate zu früh auf die Welt und lag dann erstmal im Brutkasten. Meine Mutter sagt noch heute, ich habe dich verloren, nicht ich habe dich geboren. Und wenn sie an meine Geburt denkt, bricht sie auch immer noch in Tränen aus. Wenn es ein Thema gibt, wo es um lebensverlängernde Maßnahmen geht und darum, dass man die Maschinen doch besser abschalten sollte, dann werde ich immer ganz still, weil ich bin ja selber so eine lebensverlängernde Maßnahme. Und die Tatsache, dass ich da bin, ist ein zutiefst künstlich hergestellter Zustand. Someone's rocking my dreamboat. Someone's invading my dreams. We were sailing so long, so peaceful and calm. Suddenly something went wrong. 2004, mein Engagement in Cottbus endet. Wir gehen gemeinsam zurück nach Berlin. Meine Tochter bleibt in Rostock. Mein Sohn hat große Schwierigkeiten in der Schule. Ich melde mich arbeitslos. Mein Mann findet außerhalb von Berlin Arbeit. Nach 23 Jahren kommt es zwischen uns zur Trennung. Verzweifelt versuche ich, Fuß zu fassen in Berlin. Ich bewerbe mich unentwegt an Theatern, an Filmagenturen. Ich bekomme kein Vorsprechen, nichts. Mein Sohn entgleitet mir. Ich verliere den Boden unter den Füßen, weiß nicht weiter, Leere, Stillstand. Ich sehe keinen Sinn mehr. Eines Tages kommt eine Freundin zu mir und sagt, du musst was tun, geh raus, beweg dich, lass dich nicht hängen. Ich gehe und lerne Tango tanzen. Eigentlich kann man ihn nicht lernen. Man sagt, er kommt zu einem. Irgendwann. Zukunft. Ich bin 72 Jahre und ich lebe in Hollywood. Vor 2 Jahren rief ein Regisseur aus Hollywood an und fragte, ob ich in einer Serie mitspielen wolle, wo eine deutsche Immigrantin gebraucht wird. Ich habe zugesagt, obwohl ich gar nicht gut Englisch spreche. Also der einzige Satz, den ich noch aus dem Unterricht der Schule kannte, ist Lenin and other Russian socialists printed the paper Iskra here. Damit bin ich natürlich nicht weit gekommen, aber ich habe mich gut durchgeboxt. Die Serie heißt Rocky Mountains Forever. Ich habe mich in meinen Partner verliebt. Wir haben vor 1 Jahr geheiratet. Und wir werden noch die nächsten 3 Jahre an dieser Serie drehen. Ich lebe in einem Haus in der Schweiz, das mir mein Mann aus Mitleid hinterlassen hat. Alle meine Kinder sind in Therapie. Mein Mann hat sich nun doch endlich geoutet. Er ist schwul. Ich habe mich in diesem Haus wie ein Tier zurückgezogen. Alle Rollläden sind unten. Ich wiege ungefähr 146 Kilo und meine einzige Beschäftigung den ganzen Tag ist Essen. Da ich mich nicht mehr auf die Straße traue, bestelle ich mir das Essen übers Internet. Ich esse alles, was mir in die Quere kommt. Mars, Snickers, Twix, Twix heißt wieder Reider, Bounty, Milky Way, Milky Way Tender, Schogetten, Rittersport. Ich esse und esse und esse und kann die Leere in mir doch nicht füllen. Ich bin 91, ich bin tot, aber zwischen 53 und 91 Werde ich ein Engagement antreten? Werde singen? Einen Baum pflanzen? Ich werde ganz viel reisen? Ich werde mich nochmal verlieben? Ich werde mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln glücklich sein? Ich werde... Ich bin 82 Jahre alt. Ich lebe in einer Demenz-WG in einem Altenheim. Die Architektur des Gebäudes ist so beschaffen, dass man in den Fluren immer im Kreis gehen kann, ohne gegen eine Wand zu stoßen. Und da gehe ich auch jeden Tag viele Stunden mit meinem Rollator im Kreis. Ich sabbere beim Essen und der Pfleger ekelt sich und ich ekle mich auch vor mir selber. Ab und zu bekomme ich Besuch und dann klaube ich den Rest meiner schauspielerischen Möglichkeiten zusammen und ich nicke so verbindlich und freundlich wie möglich, um den Eindruck zu erwecken, dass ich den anderen erkenne und mich freue, dass gerade er kommt, obwohl ich überhaupt niemanden mehr kenne. Mein Freund besucht mich und ich bin froh, dass er da ist und ich sage, schön, dass du endlich da bist. Und er sagt, ich war nur gerade eben kurz auf Toilette. Ich denke, dass ich gerne sterben würde, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich bin 60. Das Rentenalter wurde angehoben auf 69, aber ich bin jetzt schon psychisch und physisch vollkommen am Ende. Ich weiß nicht, wie lange ich so noch durchhalten soll. Der Schauspielberuf wurde aus der Gesellschaft vollkommen wegrationalisiert. Kulturimpulse jeglicher Art werden als vollkommen überflüssig angesehen. In Deutschland gibt es nur noch 3 Theater, eines in Hamburg, eines in München und eines in Berlin. Und die machen ständig Koproduktionen. Die wenigen Schauspieler, die dort noch arbeiten dürfen, die bekommen Aufwandsentschädigungen. Und im klassischen Sinne verdienen, tun am Theater eigentlich nur noch die Intendanten. Im Fernsehen laufen Kochshows, Quizshows, Scripted Reality, Doku-Fiction und es spielen auch nur noch Laien. Hartz IV wurde umbenannt in selber Schuld, die Altersarmut winkt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe mir im Ausland so eine kleine Kapsel besorgt, weil ich wenigstens meinen Abgang selber in die Hände nehmen möchte. In letzter Zeit lege ich sie jeden Abend in meine Hand und dort zuckt sie so und ich denke, vielleicht wäre jetzt der ideale Moment. Aber immer wenn ich sie nehmen will, fällt mir das Schlaflied von meiner Kollegin Ernestine Zavaras ein. Und da denke ich mir dann, ach, vielleicht doch lieber morgen. Wer freut sich auf den nächsten Tag? Wer freut sich auf den Augenblick? Wer denkt vorwiegend an gestern? Wer schaut gerne in andere Augen? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Wer hat eine Vision? Wer glaubt, die beste Zeit kommt erst? Wer lebt im Augenblick? Wer hat Angst vor der Zukunft? Wer freut sich auf die Zukunft? Wer würde wieder Schauspieler werden? Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Das Projekt bin ich. Ein Hörspiel. Idee und Konzept Ulrike Müller. Mit Martina Hesse, Franziska Kleinert, Katrin Steinke, Ernestine Zavaras und Alexander Schröder. Ton Kaspar Wollheim und Iris König. Assistenz Silvia Vormelker. Konzeptionelle Mitarbeit Ricarda Bethke. Regie Ulrike Müller. Dramaturgie Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2014. WDR 3 Frohburg, Autobiografischer Roman von Guntram Vesper. Die Großeltern. Nach dem großen Brand am Markt das Haus am Fluss gekauft. Dort ich geboren. Ein Buch zwischen Heimat und Auswanderung, Krieg und russischer Besatzung. Dieser Fachmann für Entsorgung von Menschenschwäche teilte wie nebenbei die Genickschüsse aus. Ausgezeichnet mit dem diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse. Vorburg. Diese Woche täglich um 14.45 Uhr in WDR 3 Lesezeichen. WDR 3 Nachrichten.